Gestern war ich im Hofbräuhaus, zog der Luzi die Blusen aus. Meine Hand lag zwischen ihren Beinen, bin halt ein altes Preußenschwein. Servus München, Servus München, ich bin alle Zeit bei dir. Servus München, Servus München, heute Nacht zählt nur noch die Gier. Gestern fraß ich nen Leberkäs, denn die Luzi war mir noch bös. Fürs Kochen muss ich sie loben, auch's Brot ist stets angeschoben. Servus München, Servus München, ich bin alle Zeit bei dir. Servus München, Servus München, heute Nacht zählt nur noch die Gier. Gestern kam so'n Schwarzgeldsammler, Schluchtenscheißer, Milchkuhrammler, und mit seiner korrupten Hand packte er meine Luzi an. Servus München, Servus München, ich bin alle Zeit bei dir. Servus München, Servus München, heute Nacht zählt nur noch die Gier. Servus München, Servus München, ich bin alle Zeit bei dir. Servus München, Servus München, heute Nacht zählt nur noch die Gier. Halleluja, Socky, da ja, mein Muss.